Sommerpause ist vorbei. Vorbei? Und du machst schon bald wieder Pause. Wir machen beide bald wieder Pause. Ja, ja. Gibt's dann, aus entfernten Gegenden gibt es dann da Podcast. Auf Italienisch. Und auf Kanadisch. Auf Englisch. Englisch. Nicht Kanadisch. Beknackt Englisch. Ja. Ist Kanadisch. Ja. About. Und sonst da, was machst du? Ja, das ist so ein kleiner Hügel. Wie hast du den Sommer gesehen? So? Pacific Rim, Wolverine. Ah, nicht Wetter, meinst du? Nein. Ja, so. Ja, wenn man jetzt mal zurückschaut, eher enttäuschend. Wenn man jetzt bis zu Iron Man 3 zurückschaut, wo ja so ein bisschen. Oder Fast 6 noch zuerst? Fast 6 ist nach so Iron Man gekommen. Ah. Ja. Ist Iron Man der Anfang eigentlich gesehen, so richtig groß. Der grosse Knall. Und jetzt ist es eigentlich vorbei. Richtig, ja. Wir haben noch Elysium als Abschluss und dann kommt noch das nur noch Thor, der zweite Thor kommt noch irgendwann. Der Hunger Games kommt dann auch noch, aber das ist dann eben schon fast Winter und Weihnachten. Hobbit haben wir auch wieder das Jahr. Aber die grosse Schwette ist jetzt eigentlich durch. Ja, und ja. Es ist, was sind so deine Top 3? Oh, da wollte ich jetzt aber. Nein, das ist. Der Blockbuster, jetzt nicht von den guten Filmen. Die haben wir. Also nicht. Wir werden Iron Man 3 und Pacific Rim. Ja. Und wahrscheinlich noch der Film, den wir heute dazu. Nein! Ja, nein, so schwach ist es wirklich gesehen. Es ist wirklich ein Blockbuster-Sommerjahr, wo. Man war ja nicht richtig gehypt auf die Filme. Also, irgendwie ein Hype, das Zeug nicht auslösen und so, weil man hat ja nicht irgendwie gute Filme erwartet. Also ein World War Z ist ja meistens einfach wegen schlechter Nachrichten in der Presse und so, und dann ist man dann den Film schauen. Ich habe ihn okay gefunden, die grösste Katastrophe im Kinojahr. Bei den After Earths hat Shyamalan wieder mal einen rausgehauen, ich muss sagen, hörst jetzt bitte auf. Und Superman ist auch nicht 100%ig können. Ja, gut, Star Trek hat man sich noch gefreut. Aber Star Trek auch war auch so ein bisschen. Ja, Fast 6 war ein schwächerer Fast 5. Also, eben, wenn ich jetzt in den Blockbuster würde durchschauen, der Iron Man ist sicher etwas vom Besseren gewesen. Aber auch nicht 100%. Obwohl du auch nicht Fan gewesen. Obwohl ich auch nicht kein grosser Fan bin, aber jetzt, eben, wenn ich jetzt zurückschaue, ist der Iron Man fast der Beste gewesen. Wir hatten Oblivion noch gehabt, der war eigentlich auch recht okay gewesen. Ja. Aber ja, sind wir der so. Olympus has fallen. Olympus has fallen. Ich war überrascht. Und es ist ein Film, ein Jahr, das Blockbuster-Jahr voll okay Film gewesen. Weißt du, so. Ja, ist okay. Aber wenigstens sind wieder mal ein bisschen neu gekommen. Eben Pacific Rim zum Beispiel. Und, ja, neu würde ich das nicht sagen. Und eben der Überraschungserfolg Now You See Me. Ja. Der hat viel überrascht, ja. Also der würde jetzt auch noch in den Top 3 reinnehmen. Now You See Me. Momol. Iron Man 3, Oblivion und Now You See Me sind, glaube ich, so meine drei Blockbuster-Top-Filme von diesem Jahr. Eigentlich hätte mir das jemand vorher gesagt, ich hätte müssen sagen, so, nein. Das nein, Star Trek Into Darkness. Man of Steel, mit grossem Abstand, aber das war dann auch nicht neu. Das war nicht gesehen. Nein, aber auch Pacific Rim, also, ja, ich bin jetzt auch nicht so der grösste Fan von diesem Film, weil aber letztendlich ist es dann doch halt Transformers gegen Godzilla. Den Wolverine habe ich jetzt auch noch cool gefunden, eigentlich. So. Nein, den habe ich langweilig gefunden. Den habe ich langweilig gefunden. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Blockbuster, wo ich wirklich langweilig war im Kino. Also, ja, über den haben wir auch nie richtig geschwätzt. Also, nein. Den habe ich recht enttäuscht. Das ist, glaube ich, einer meiner grössten Enttäuschungen. Also, ich habe nur den Schluss blöd gefunden. Ich habe eigentlich die ganze erste Stunde. Ja, hat der Bessler. Ja. Einsamer Krieger. Und der komödiemässig natürlich mit der Heat und Hangover 3 auch, granatenmässig. Wir haben noch Weird Millers. Das ist die letzte Hoffnung. Nein, das ist keine Hoffnung. Doch. Ja. Aber kommen wir mal zum Long Range. There were rumors that sustained us. Stories of a man born in the desert. A ghost, some said. Some said, flesh and blood. A masked man. A lone ranger. Also, aber der ist jetzt Amerika recht früh gestartet und so, mit Werbetrara und sowieso. Und eben Johnny Depp ist wiederum ein Fluch der Karibik-Team. Ist wiederum, habe ich mir lustig gefunden, dass sie in den Trailer gesagt haben, von den Macher Und dann haben sie einfach das Logo gezeigt. Sie haben nicht irgendwie geschrieben, ja, Tales of Grubia, sondern einfach cool. So, das kennt man. Ja, das ist einfach da der Totenkopf da mit diesen Fackeln und das ist klar. Und dann haben wir einfach gehofft, dass es dann eben wie bei das Pirates dann einfach... Jerry Bruckheim und... Ja, Gore Verbinski, aber die ganzen Leute sind rumgesehen, yeah, und dann so, hey, das ist ein Selbstläufer und so, das kommt gut, dann unterschreiben wir über 1 Milliarde und dann haben wir dann den John Carter wieder draußen. Schön wär's. Ist nichts gesehen, außer Spesen nichts gewesen. He? Die Leute wollen kein Western gesehen, sagt man immer wieder, aber das finde ich auch eine komische Begründung. Finde ich auch komisch. Momentan sind sie ja auch ein bisschen im Kritiker-Bashen. Also Johnny Depp hat gesagt und Jerry Bruckheim hat gesagt, Kritiker haben den Film scheitern lassen. Also man sei von Anfang an negativ den Film eingestellt gewesen, mit all den Problemen, die sie hatten und so. Was ich dann aber ziemlich komisch finde, weil man hat bei World War Z genau das Gleiche gehört und berichtet. Und Kritiker sind gut. Und Kritiker sind letztendlich dann gut gewesen und der Film hat über 500 Millionen eingespielt. Von dem her, ja, ist komisch. Vielleicht liegt es ja am besten. Aber ich muss sagen, als ich die Trailer gesehen habe, habe ich auch gedacht, ja, es ist völlig übertrieben, eben, wenn man das Budget halt gehört hat. Und ja. Ja, eben Johnny Depp und so macht es wieder verkleidet. Ist vielleicht ein das, also... Vielleicht liegt es eben am ganzen Thema selber, so Lone Ranger ist ja... Ist, ein Hörspiel aus den 30er Jahren. Also weißt du, heute, wer kennt das noch? Und eben Western ist halt schon nicht mehr so beliebt. Also, was haben wir für Western-Filme in letzter Zeit? 310 to Yuma, Assassination of Jesse James. Ja, aber das sind alles kleinere Filme. Das sind alles kleinere Filme im Arthouse-Sektor, haben die das Budget gespielt und fertig. Und man vergleicht ja jetzt ein bisschen das mit Wild Wild West. Genau. Eigentlich so, aber ja. Da geht es um den Lone Ranger, das ist ein Anwalt. Er ist ein Anwalt, ja. Anwalt. Zurückkommt zum Bruder in die Stadt. Der Bruder ist US Marshal. Und der Bruder wird dann und alle anderen Marshals vom bösen Butch Cavendish, gespielt von William Fichtner. Weiß man nie wieder heim. Einfach der mit der Schrotflinte aus Dark Knight und der aus Armageddon und der aus Contact, der Blind. Ja. Und überall. Und er will sich dann rächen und er macht das dann mit Hilfe vom Indianer Tonto, den er zufälligerweise trifft. Der ist auch nicht so ganz, ist nicht ganz bache, hat Vogel auf dem Kopf und ein Tier und so. Ja, ist Wild Wild West ist so schlimm wie Wild Wild West? Nein. Es fehlt auf den Titelsong von Will Smith eigentlich. Der fehlt. Nein, jetzt aber der Vergleich. Der Vergleich kommt von ihnen. Es hat auch kein Steampunk-Element. Nein, gar nicht. Es ist ein klassischer Western mit einem klassischen Element. Und du hast nichts abgehobenes Zeug. Einfach wirklich altmodisch. Und es hat auch Hommage an. Also, es ist mal wieder in Monument Valley gedreht, oder? Mhm. Das kennen wir von John Ford und Judy Hui Obsessa. Und dann die Musik mit dem. Auch schön geklaut vom Hemsley. Ja, sehr gut. Ennio lässt grüßen. Ich habe jetzt... Er ist zu lang. Ja. 149 Minuten. Richtig. Und ich würde sagen, mit einer Schere könnte man da gut auf 120 kommen. Ja, das war ganz einfach. Ziemlich einfach. Da musst du einfach im Suchprogramm musst du eingeben, kleiner Junge. und dann, alter Mann. Genau, und dann kannst du sagen, ausschneiden und löschen. Und dann hat man das Problem gelöst. Genau. Weil man muss das muss jetzt schnell erklären, der Film fängt an auf einem Jahrmarkt, wo ein kleiner Bub dann da hat die Wild West Ausstellung anschauen. Mit so einer Maske? Mit einer Maske hat der kleine Bub an. Der spielt glaube ich in den 30er Jahren, eben zu der Zeit, wo das Hörspiel dann war. Und dann nachher sieht er dann die Wild West Ausstellung und sieht dann eben da den Indianer, der zuerst meines Erachtens ausgestopft. Und dann, plötzlich fängt er an von Geschichte erzählen. Genau, das ist dann Johnny Depp, der Tonto, und dann erzählt er dann eben seine Geschichte vom Lone Ranger und wie das alles der früher dann war. Bremsklotz. Für was? Bremsklotz. Aber das ist nicht eine Antwort auf die Frage, wieso? Nein, eben. Was es ist, aber wieso? Und ich weiß auch keine Antwort jetzt auf das. Ja, einfach, dass die Legende und dass es um das... Das Widerhalt. Um das ein bisschen gerecht zu werden und so. Blablabla. Ja, lässig. Aber eben, das hat mich auch völlig genervt. Ja. Also jedes Mal, wenn der wieder kam, ist es wieder... Die Hände können wieder verrühren. Wieder können seufzen und... Und auch halt so, ja, alte Mann spielen und durch Make-up und so. Ja. Das ist immer ein bisschen heikel. Und... Like the Guy Pearce. Ja. Und das hat mich also schon ein bisschen aufgeregt. Und dann dazu kommt noch der Tom Wilkinson als andere Böse. Darf man das sagen? Nein. Ja, wohl. Ja, doch. Als anderer Bösewicht und so. Auch dem Sinne und mit der Frau. Und also man hat da... Den Duckface. Man hat da schon können eine halbe Stunde. Ja, ja. Gut. Weglaufen. Da geht schon. Dann das andere, was nicht so... Ist das... Ist brutal. Ja. Also mit Herz essen. Ja, ist jetzt auch nicht das Erste, wo ich jetzt sage, komm, ich gehe einen Disney-Film schauen. Ja. Und dann wird ein bisschen gemampft. Ja, komisch. Ein bisschen schräg. Gehört eigentlich nicht in so einen Film rein. Also. Und Indianer werden abgemäht, einfach ein ganzes Ding nach dieser Return of the King-Szene dort. Mm. Und überhaupt so, mit Humor und Nicht-Humor ist es ein bisschen komisch. Ja. So über den ganzen Film hinweg. Ja, die Balance stimmt nicht. Wir haben dann auch noch, was auch noch zu der Schere kommt, Helena Bonham Carter als Buffmutter. Ja, aber da würde nicht viel wegfallen, wenn sie wie sonst nicht mehr sind, vielleicht 3 Minuten. Also sie hat ja... Es ist noch witzig, aber es braucht es auch nicht. Ja, einfach auch, dass sie am Schluss etwas kaputt schiessen mit dem Bein, à la Planet Terror. Genau. Aber das ist, ja. Was jetzt aber einfach toll ist, ist die beiden Zug-Szenen. Ja. Also am Anfang gibt es da eine kleine Flucht und so, dann ist schon mal ein bisschen Stimmung da. Mhm. Und dann Schluss-Action-Sequenz, wo dann einfach Looney Tunes ist und... Grossartig. Du weißt, wie ich es gerne habe, oder? Ja, ja. Du bist da sonst auch nichts dagegen, oder? Nein, nicht wirklich. Also wenn es gut gemacht ist und so. Cartoonige Zeug und... Aber dann habe ich gefunden, das ist jetzt... Das verbinde ich auch eben mit 30er Jahren Serial und... Buster Keaton und... Ja, ist ein bisschen das. Ja. Man hat ja dann plötzlich nach 2 Stunden so ein bisschen schleppenden Filmgenuss kommt dann plötzlich da Wilhelm Tell über die Türe und peitscht dann da noch irgendwie eben Rössli und Zeug und Brückli, die in die Luft fliegen und Schiessereien und fahrende Zeug. Und dann merkt man eigentlich auch, was vorher gefehlt hat irgendwie. So. Ja. Wirklich das Lustige und Action, einfach die Kombination, dann stimmt sie. Also dann ist es irgendwie, es hat es vorher richtig etwas aufgebaut und am Schluss hat dann der Verbinski gesagt, ah, fuck this shit, also komm, mehr machen wir jetzt einfach. Ja, vorher hat er also, ja, auch wieder so seine Traumsequenz und so fast ein bisschen Rango-mässig, das hat er ja in allen Filmen. Und auch schon Pirates, es ist genau das gleiche Problem mit dem Film wie Pirates 2 eigentlich. Weil dort gibt es ja auch auf dieser Insel, das, wo sie da in diesen Gefängnissen da umschwingen, das ist super lässig. Aber dann die Geschichte ist einfach wahnsinnig aufblosen und drumherum und viele Figuren. Gar nicht fürschen. Und ja, es ist so ein Pirates-Sequel-Problem, das der Film definitiv hat. Aber es hat dann aber auch einzelne Baustellen, die dann wunderbar funktionieren. Also am Tondo seine Geschichte habe ich gut gefunden, wenn er eben da sein Volk verraten hat, verkauft hat. Das ist noch interessant und so. Aber wenn es rebelt, dann rebelt es gut und so. Aber wie gesagt, es hat der grosse Bremsklotz mit einem kleinen Bub drin, der das Vergnügen sehr schwierig macht. Aber letztendlich schaust du den Film und dann nachher siehst die letzte halbe Stunde und dann gehst du dann so, jawohl, das war jetzt nice. Hat jetzt Spass gemacht. Also, das wäre so ein Film, wo man dann in der Mitte könnte, nach der Pause reinschleichen könnte. Ja. So. Nicht, dass wir das machen würden, aber... aber einfach so, ja, komm, jetzt gehen wir noch... Also ich würde den Film nur gerne wegen der letzten halben Stunde noch mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt die 2 Stunden vorher noch mal da. Also wahrscheinlich. Ich habe jetzt zweimal gesehen. Also. Auf Blu-ray wird er gekauft. Definitiv. Aber ob ich den jetzt noch mal ins Kino durchstehe, es ist wirklich ein bisschen durchstehen. Das wage ich jetzt mal zum Bezweifeln. Es ist eben so ein. Das zieht sich jetzt eben durch das ganze Blockbuster-Jahr. Es ist okay. Ja. Es ist okay. Es ist okay wie Man of Steel. Es ist okay. Und dann wirst du es protestieren wie World War Z. Es ist okay wie Now You See Me. Aber es ist halt einfach nicht einfach der Film, wo man sich irgendwie ein Stück weit erhofft hat. Der Wow-Effekt, der ganz grosse Wow-Effekt, während 2,5 Stunden kommt einfach zu wenig vor. Und über Lone Ranger selber haben wir jetzt nicht groß geredet und das macht irgendwie auch niemand, weil der Armie Hammer... Es ist ein langweiliger Bild eigentlich, es ist halt einfach der Nitti und so und nein, Gewalt ist nicht gut und so und dann irgendwann so, ja komm, ist jetzt mal gut. Nimm jetzt deine Pistolen und kämpf jetzt mal für Gerechtigkeit. Er ist auch ein Blamsklotz, aber irgendwie, ja, mit dem willst du eine Geschichte sonst machen. Ja. Aber es ist ein bisschen schade, eben, es ist wieder der Sidekick, der eigentlich im Vordergrund mit Johnny Depp, oder? Das ja, wird das gleiche wie bei Pirates 1, oder? Da wäre eigentlich der Orlando Bloom und Keira Knightley eigentlich die Hauptfigur gewesen. Und der Jack kommt dann erst später rein. Und ich denke, bei einem Sequel würde es jetzt mehr wieder auf Johnny Depp setzen, was ja dann auch wieder nicht gut wäre. Aber man hat halt einfach einen kleinen charismatischen Lone Ranger irgendwie. Ja, also eben, die Figur ist selber schon sehr schwach. Wo eben, ich weiss nicht, ob man die ein bisschen hätte ein bisschen ausarbeiten. Aber so wie sie jetzt ist, ist halt einfach so, ja, der klassische, der Held mit dem Besseristen. Also gerade so gut den Taylor Kitsch können spielen. Genau, aber der darf ich auch nicht mehr. Der darf nicht mehr. Ich gebe 4. Ich gebe auch 4, aber halt, das ist halt so ein 3,75. Aber dann der Schluss und Aber der Schluss ist Judy Hui. Darum eben dann einen Kauf auf Blu-ray, wo man dann kann spulen kann, wenn es langweilig wird. Bis man dann wieder bei der letzten Halbstunde ist. Aber also, man hat auch das Gefühl, man muss den Film ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, also die Schläge, die er kassiert hat bei den amerikanischen Kritikern, ist ungerechtfertigt und man merkt ja, dass der Gore Verbinski da mit Herzblut dahinter ist und so. Und das sollte man ihm schon ein bisschen Credit geben für das, was er noch geschafft hat. Gore Verbinski zum Danny Boyle, Danny Boyle. Trance. Findest du Danny Boyle? Besser als Musikrichtung Trance. ist aber scheinbar nicht mehr so in, wie man bei der Street Parade gehört hat. Nein. Nein, DJ Tatana zum Beispiel, die hätte ich nicht mehr auflegen, weil Trance nicht mehr so in ist. Ah, ja gut, dann. Ist jetzt alles House. Gibt's auch einen Film? Gibt's auch einen Film, ja. Einen japanischen, oder? Ja. Aber egal. Aber Danny Boyle. Danny Boyle. Finde ich cool. Also, Trainspotting und so. Sunshine, wo wir, ja, sind wir mal einig, obwohl ja viele den doof finden und so. Das ist blöd. Verbrötelt der Mark Strong halt, normal, oder? 127 Hours haben wir gehabt. Oh ja, oh ja. Ist auch noch gut, obwohl er, ich habe ihn nicht mehr geschaut und ich weiß nicht wieso. Geguckt? Nein. So. Und er sich da die Zähne nein. Ja, der neue heisst Trance und der hat er irgendwie vor der Olympischen und nach der Olympischen und während der Olympischen. Vor der Olympischen gefilmt und nach der Olympischen fertig geschnitten. So ist das gegangen. Ja? Ja, hat er sich dabei einen Finger geschnitten oder ist etwas Gutes rausgekommen? Und da scheiden sich Geister. Close your eyes. There you are. In the passenger seat of an open-top car. Driving through the countryside with a beautiful young woman. I like your voice. And with every mile you travel, all your problems. Where is the painting? I don't remember. Seems so far away and so long ago. Um was geht's? Es geht um den nette Auktionsmitarbeiter Simon. Der ist dafür zuständig, dass wenn mal ein Überfall stattfindet, dass er huschartig da die Bilder in Sicherheit bringt. Und ja, auf das ist er eigentlich trainiert und so. Und er macht seinen Job gut und ist ein zuverlässiger junger Bursch. Dann und sieht aus wie der James McAvoy. Und sieht aus wie der, also eben, oh, er hat gewonnen. Er hat gewonnen, also total. Und dann eben eines Tages passiert einmal ein Überfall. Der Simon bringt das Bild in Sicherheit. Vom Frank. Genau. Aber dann Backstage findest du ihn eben raus und so, ah, okay, gut, ich glaube, die arbeiten zusammen. He. Das war, glaube ich, alles geplant. Die müssen das Bild zusammen klauen. Und dann meint dann der Simon, er müsse jetzt da das Bild für sich allein haben, will nicht mehr teilen. Und das findet dann der Frank nicht so lustig und gibt ihm eins auf den Kopf. So. Schlag auf den Kopf hilft dem Denkvermögen. Beim Simon hat das die gegenteilige Wirkung, er kann sich nicht mehr daran erinnern. Das ist, nervt dann Frank besonders, als er dann merkt, dass er das Bild nicht hat. Also er hat zwar den Bilderrahmen, aber das Bild da innerhalb des Bilderrahmen ist irgendwie nicht mehr rum. Wo ist das Bild? Oder? Das ist ein Goya ist es, gell? Ja. So ein Hexenbild. Wo ist jetzt das Ding? Und anscheinend der Simon hat das gekrallt, aber jetzt aber wegen dem Schlag auf den Kopf weiss er natürlich jetzt nicht mehr, wo das hohe Bild ist. Dann rufen sie an Mike Shiva an. 0901 59 59 59 und mein nächster Gast ist da. Guten Morgen, da ist der Mike Shiva. Ähnlich, ja. Eine Hypnosetherapeutin soll dann also hier ins Hirn vom Simon reingehen, schauen, wo denn das Bild ist. Genau. Ja. Soweit so normal. So. Ja. Genau, und dann geht es dann los. Film furchtbar. Nein. Dann scheiden sich Geister. Aha. Wer kennt schon die Not vom kleinen Hippie-Spengstli? Also jetzt über Trans... Sind die verheiratet gewesen vorher? Die Geister? Ja, wenn es ja. Scheint. Sich und Frau über ihr Kind. Nein, er kommt das Geld über sein Kind. So, also ich glaube über Trans diskutieren gar nicht ohne Spoiler, darum nehmen wir es gar mal voraus. Ich habe einen mögenden Film, du nicht. Ich gebe 4,5 Sterne. Ich gebe aber 3. Du gibst 3. Das ist nicht mögen. Das ist nicht mögen. Das ist aufgrund von 2,5. Eben, dann halt schon, 2,5 nur. Aber Durchschnitt, weil... weil man können wir es dazu. Den Style und so muss man ihm halt... muss man ihm lassen. Jetzt, der Film fängt mega cool an, so ein bisschen... Gangster... Cooler Soundtrack. Gangster-Zeug. Und Bildraub ist immer gut und so ein bisschen Intrigen und wer und wo ist das Bild, so ein bisschen Contraband. Oder? Wieso Contraband? Ist mir gerade im Sinn gekommen, ist doch auch so mit... Ja. Contraband ist ein Drogenschmuggler, ne? Nein, der hat auch ein Bild vom Polok. Egal. Hans wie heim. Auf jeden Fall fängt es super cool an. Dann kommt da das Hypnose-Ding und dann denkst du, ja, das ist eigentlich noch eine coole Idee. Ja, das, so völlig lächerlich da mit Strawberry und weiss nicht was. Und was die alles kann und dich alle kontrollieren, die Rosaria draussen. Und dann fängt es an mit dem üblichen, was ist jetzt real, was ist nur in der Hypnose. Mm-hmm. Und dann, was denn real ist, ist dann schlussendlich nicht so toll. Also wo dann die Auflösung dann kommt. Ja, also der Film nimmt sich ja dann viel Zeit für die Auflösung. Er braucht etwa eine halbe Stunde, bis er dann wirklich alles dem Zuschauer präsentiert hat. Und so, das ist, du hast gerne Achterbahnen und das ist einfach eine Talfahrt. Ich kann, genau, also Trans ist für mich eine Achterbahn mit Höchst und Tiefs, aber eine Achterbahn, die mich während der ganzen Laufzeit sehr gut unterhalten hat. Also wir haben das bei Neue Simi auch schon gehabt, eben, es ist lässig gewesen und dann ist die Auflösung gekommen und dann hat man dann ein das Gesicht müssen beziehen, so, okay. Ja, aber Neue Simi ist zack, zack. Zack, zack. Schnell gewesen und... Ist ja der auch. Bei dem treibenden Soundtrack von Underground und so, da ist jetzt halt spassig. Underworld, durch Fingernägel. Oder? Underworld, ja. Oh, Lichtli sind angegangen. Jetzt hast du mich rausgebracht. Ja, eben, es ist auch schnell und lässig gewesen. Hast du wollen sagen. Es ist ja schnell und lässig, es ist so einfach statt lässig ist halt ein bisschen mehr Fingernägel rausziehen und halber Grind wegschiessen gewesen. Ja und nein. Also, es ist wieder ein Film, der nicht weiss, was er eigentlich sein will. Will er jetzt ernst und spannend und so sein oder will er jetzt oft völlig trashige, ich bringe wieder mal irgendeine De Palma oder so etwas, will er so etwas sein. Und er findet er irgendwie nicht so. Weil er ist so stylisch und hat so ein cooles Konzept. Und dann nachher wird er so trashig. Und ich habe eigentlich so gern trashig. Aber ich habe es dann wie nicht passt. Es ist zu wenig. Ja, da glaubt er, dass der Rosario hat am Schluss zu wenig gemacht, dass es trashig genug gewesen wäre. Okay. So, und die ganze Charakterentwicklung hat mir überhaupt nicht gepasst. Wir finden da jetzt unseren Protagonisten, dann wird er Antagonist und der Vincent Cassel ist Antagonist und wird dann noch ein Protagonist, obwohl man das gar nicht irgendwie mitbekommt. Und der verliebt sich noch in die. Finde ich lässig, dass er eben so mit dem Zuschauer dann auch spielt. Am Anfang findet man wirklich, den Simon findet einen lässigen Typ und der verwandelt sich dann das. Und Ich finde das eben interessant, weil dann ist eben jeder irgendwie verdächtig und jeder könnte irgendwie, die Lösung kann dann alles sein. Es ist dann einfach mehr mehr Schachspiel als dann irgendwie etwas Emotion, wo du emotional dann dabei bist. Besser oder schlechter als Inception? Also, da müssen wir nicht diskutieren. Definitiv schlechter als Inception. Definitiv. Ja. Weil es fehlt einfach irgendwie der drehende Gang. Genau. Und die Action überhaupt. Also das ist. Du, er wollte ja kein Actionfilm sein, von dem her. Ja, aber hast er hat Actionsequenzen. Hat er. Am Schluss eine. Ein Auto und... Ein Auto nach der Flur. Und ein paar Schüsse. Ja, und brutal wird er plötzlich eben so comic-mässig übertrieben und... Ja, aber gut. Weil das halt eben vielleicht in einer Trance ist. Ja, aber es ist ja dann eben der Mindfuck, oder? Wenn dann der Vincent Gasse mit halbem Kopf dann noch schwätzt und so. So Sachen finde ich dann cool. Das ist so... Ideal. Das ist eben ein Film, Mindfuck, wo nicht hat, ist ein schlechter Mindfuck. Ja. Aber der Film startet und fällt mit dem Goodwill vom Zuschauer. Also, eben, du musst einfach zu viel akzeptieren. Du musst eben von Anfang an, und am Anfang machst du das ja noch, oder? Und denkst, ja gut, jetzt ist es gut jetzt da. Ja. Nein, ist gut. Aber das ganze Konzept ist ja schon hohl. Also, ja. Also wenn man jetzt völlig, es ist hohl. Wenn man völlig theoretisch an den Film angeht und sagt, Hypnose und so, das geht einfach gar nicht. Ja. Dann ist es sowieso von Anfang an zu scheitern. Ja, dann darfst du das eh nicht machen bei einem Film. Eben. Dann bin ich auch dabei gewesen. Ja. Und ich bin genau so, bis zum Schluss bin ich dabei gewesen. Ich dachte, das ist ein Seich, das geht eh nicht. Also ich tue jetzt einfach die Fahrt geniessen und ich habe die Fahrt genossen von Anfang bis Schluss, obwohl ich dann auch am Schluss mir sagen so, ja, aber das ist ein bisschen weniger überkonstruiert wäre noch schön gewesen. Jo, also es ist jetzt sicher nicht einer, wo ich sage, ich tue ihn jetzt auf die Seite, schauen nie mehr. Das dann nicht? Nein. Mhm. Das dann doch nicht. Also ich schaue auch Battleship. Das habe ich auch schon zweimal gesehen. Ja, aus irgendwelchen Gründen. Aber es ist jetzt nicht so schlimm wie Battleship. Und schon den habe ich mehrmals geschaut. Also vom Style her, vom Feeling her und so, finde ich echt cool. Und ich bin einfach, ich habe es einfach zum Teil unfreiwillig komisch gefunden. Auch in den Liebesszenen und den Sachen. Und einfach... Das Gesamt. Ja, das, was man bei der Post aufgibt. Ja, das Päckchen. Ja. Ist irgendwie ein bisschen schön eingepackt gewesen, aber so viele Süßigkeiten drinnen. Gar nicht gewusst, wo schauen und es ist einem dann schlecht geworden. Weil es halt nicht so zusammengepasst hat, weil es eben auch noch ein Stück Salami drin hatte. Jetzt kommst du für Päckchen über. Ja. Mir hat der Film funktioniert als Achterbahn und ein Film muss letztendlich für mich, ich muss anfangen, voll im Film drinnen bleiben für die knackigen 100 Minuten und nicht irgendwann meinen, ich müsse jetzt auf die Tour schauen. Ich habe mit Trends nie auf die Tour geschaut. Ich habe es lässig gefunden. Klar, nachher und so, wenn du dich darüber Gedanken machst, wird er immer blöder. Merkst du schon, aber letztendlich, wie bei Now You See Me, ich habe jetzt nicht gefühlt, dass mir jetzt da Zeit geklaut wurde. Das klingt nach einem Fünfer, aber was du jetzt da erzählst. Nein, eben mit Goodwill und so. Gib ich dann den Vierer. Doch, hä? Wir sind ein Sternchen entfernt und du tust so. Also. Ja. Eben, es ist kein Inception. Es ist halt dann eben nur Trance. Und eben. Ich kann meine 4 Sterne, mein Gut kann ich rechtfertigen, indem ich eine gute Zeit hatte während dem Film. Aber eben, ich verstehe deine Argumente, eben, umso länger man nachdenkt, umso weniger Sinn macht er. Aber ja, ich kann jetzt... Dann halt nicht nachdenken, gell? Nicht nach dem Bierli trinken. Ach, Bilder schauen und so. Nein, Bierli trinken, ein bisschen nachdenken muss man eben, weil es eben noch komplex ist. Ja, er leitet eben alles schön am Schluss, leitet er Apparat, also dann... Dreijährigen kapiert. Also, 3 Sterne für den Dreijährigen. Und nächste Woche? Elysium Kick-Ass, Sapphires, Bling Ring und Jäger des Augenblicks. Schnell gegangen. Bin ich jetzt gar nicht mitgekommen, aber gut. Ja. Nein, in dem Fall. Ja.